Wilhelm Fuchs, Wien 23, Breitenfurter Straße 292, früher Breitenfurter Straße 48. Wilhelm Fuchs wurde am 11.11.1871 in Hollitzsch geboren. Vom Beruf war er Trödler. Über sein Leben ist nichts bekannt. Er wurde am 23.10.1941 mit dem Transport 8, Zug Dora Anton 9, nach Lodz deportiert. Am 20.04.1942 wurde er ermordet. Die näheren Umstände seines Todes sind nicht bekannt. Lodz war das zweitgrößte Ghetto des NS-Regimes und zugleich das am längsten existierende. Es war oft eine Zwischenstation vor dem Weitertransport in ein Vernichtungslager. Das Ghetto befand sich im Norden der Stadt, in einem besonders rückständigen Viertel, das mit Mauern und Stacheldraht abgetrennt wurde. Es war bei Todesstrafe verboten, das Ghetto zu verlassen. Gegen Ende der NS-Herrschaft wurde das Ghetto aufgelöst.